Erster du, Menschensohn, sprich gegen GOG. Gott sagt, ich bin gegen dich, GOG. Du bist der Chef von Ros, Mesech und Tubal. Zweiter, ich führe dich aus dem fernen Norden herbei. Ich bringe dich zu den Bergen von Israel. Dritter, ich schlage den Bogen aus deiner linken Hand. Die Pfeile fallen aus deiner rechten Hand auf den Boden. Vierter, du wirst auf den Bergen von Israel sterben. Deine Soldaten und viele Völker sterben mit dir. Vögel und wilde Tiere fressen euch. Fünfter, du wirst auf dem freien Feld sterben. Ich, der Herr, habe das gesagt. Sechster, ich schicke Feuer nach Magog und zu den Inseln. Dann wissen alle, ich bin der Herr. Siebter, mein Volk Israel wird meinen heiligen Namen kennen. Ich lasse nicht zu, dass man meinen Namen schlecht macht. Alle Völker wissen dann, ich bin der heilige Gott in Israel. Achter, es wird sicher passieren. Das ist der Tag, von dem ich gesprochen habe. Neunter, die Menschen in Israel gehen aus ihren Städten. Sie verbrennen die Waffen der Feinde. Sie benutzen Schilde, Bogen und Speere als Brennholz. Das machen sie 7 Jahre lang. Zehnter, sie holen kein Holz mehr vom Feld oder aus dem Wald. Sie verbrennen nur die Waffen. Sie nehmen den Feinden alles weg. Elfter, an diesem Tag gebe ich GOG einen Platz für ein Grab. Es liegt im Tal Abarim, östlich vom Meer. Dort begraben sie GOG und seine ganze Armee. Man nennt es das Tal von Gogs Armee. Zwölfter, das Volk Israel begräbt die Toten 7 Monate lang. So machen sie das Land wieder sauber. Dreizehnter, alle Menschen im Land helfen beim Begraben. Das ist ein wichtiger Tag für sie. An diesem Tag zeige ich meine Macht. 14. Man wählt Männer für eine feste Arbeit aus. Sie gehen durch das Land und suchen Tote. Nach 7 Monaten suchen sie noch einmal alles ab. 15. Wenn ein Mann einen Knochen sieht, stellt er ein Zeichen daneben. Dann kommen die Totengräber. Sie bringen den Knochen in das Tal von Gogs Armee. 16. Dort begraben sie die ganze Armee. So wird das Land wieder sauber. 17. Gott sagt zum Menschensohn, sprich zu den Vögeln und wilden Tieren. Kommt alle zusammen zu meinem großen Essen auf den Bergen von Israel. Ihr sollt Fleisch essen und Blut trinken. 18. Ihr esst das Fleisch von starken Soldaten. Ihr trinkt das Blut von den Chefs der Erde. Es ist wie Fleisch von Schafen und Ziegen. 19. Ihr esst Fett, bis ihr satt seid. Ihr trinkt Blut, bis ihr betrunken seid. Das ist mein Essen für euch. 20. An meinem Tisch esst ihr Pferde und Reiter. Ihr esst starke Soldaten und alle Krieger. Das sagt der Herr. 21. Ich zeige allen Völkern meine Größe. Sie sehen, wie ich die Feinde bestrafe. Sie sehen meine Macht. 22. Das Volk Israel wird wissen, ich bin der Herr, ihr Gott. Das wissen sie ab diesem Tag für immer. 23. Die Völker werden verstehen, Israel musste weggehen, weil sie böse Dinge taten. Sie waren nicht treu zu mir. Deshalb habe ich ihnen nicht geholfen. Ihre Feinde haben sie getötet. 24. Ich habe sie bestraft, weil sie unrein und untreu waren. Ich habe mein Gesicht vor ihnen versteckt. 25. Jetzt sagt der Herr, ich ändere das Schicksal von Israel. Ich habe Mitleid mit dem ganzen Volk. Ich schütze meinen heiligen Namen. 26. Sie vergessen ihre Schande und ihre Untreue. Sie wohnen wieder sicher in ihrem Land. Niemand macht ihnen mehr Angst. 27. Ich bringe sie aus den Ländern ihrer Feinde zurück. Viele Völker sehen dann, ich bin heilig. 28. Dann wissen sie, ich bin der Herr, ihr Gott. Ich habe sie weggebracht, aber ich bringe sie auch zurück. Ich lasse niemanden dort zurück. 29. Ich verstecke mein Gesicht nicht mehr vor ihnen. Ich gebe dem Volk Israel meinen Geist. Das sagt der Herr.